hast du an den großen Also die Flasche. Haben wir nicht vorhanden. Wir haben nur für die Reise gekauft. Oder nur in der Schule am lichten Bett? Nee, nein. Hast du heute denn die Garten? Hast du heute kaum Wasser getrunken, oder? Ja. Und ja, siehst du. Dann reicht doch die Flasche. Ne? Und wie hat der Joghurt? Das ist ja auch eine Art Trinken. Wie hat der geschmeckt? Nicht so gut? Nein. Guck. Schmecken die Quetschis besser. Echt? Ja, sehr ungesund. Dann kriegst du morgen wieder ein Quetschi. Nicht mehr die ungesund. Das ist zu sauer. Mhm. Wobei der... Gab's Jonas? Gab's nicht? Hast du Hunger? Auch? Alexanderplatz, Alexanderplatz, Übergang zu den Linien 2, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10